Einsicht. Fantastisches. Der Mensch hat einen Bezug zu einem für ihn veranlagten Kontext erkannt und möchte diesen dann auch wirklich für sich wahrnehmen können. Diesem würde er sich völlig zu Recht nicht entziehen wollen. Das doch zu tun sollte nicht in der Pflicht eines Menschen stehen, da er sich sonst verirren wird müssen. Ein forciertes Verhalten ist darum bezogen auf diese Sache redlich abzulehnen. Mir gilt das so viel.